Drittes Kapitel von Der Maigraf von Otto Roquette. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Caroline. Drittes Kapitel. Richilde stand an einem Fenster im Hause des Bürgermeisters, ihres Verwandten, und blickte die Straße entlang, welche Rambert heraufgeritten kommen musste, während eine Zofe noch einiges an ihrem Reitanzuge ordnete. »Wollt ihr das schwarze Federhütchen aufsetzen, gnädiges Fräulein, oder das Samtbarett?« fragte die Zofe. Richilde schien die Frage zu überhören, sie blickte in Gedanken verloren hinaus, und es schien, als ob ihre Augen in dieser Minute keinen bestimmten Punkt festhielten, sondern nach innen gewandt im Herzen eine reichere Beschäftigung fänden. So entschied die Zofe sich denn für das Federhütchen, welches sie auf dem schönen Haupte des Fräuleins befestigte. Hierauf ging sie im Zimmer einer schweigenden Tätigkeit nach, bei welcher sie zuweilen mit einem forschenden Blicke verstohlen nach der Herrscherin hinschielte. »Sagtest du nicht etwas, Brigitte?« rief das Fräulein nach einer langen Pause, wie aus Träumen erwachend. »Nein, nein«, entgegnete die Zofe, welche eine nochmalige Änderung am Anzuge des Fräuleins zu vermeiden wünschte. »Doch, doch«, fuhr sie, schnell in eine andere Bahn des Gespräches einlenkend, fort. »Vor einer halben Stunde sprach ich wieder ein paar Frauen, die neue Wunderdinge erzählten von der Aufopferung des Junkers Rambert bei dem nächtlichen Feuer.« »So«, entgegnete Richilde, sich zur Gelassenheit zwingend, »was sagten sie denn?« »Ei, sie meinten, er müsste durch und durch feuerfest sein«, log die Zofe. »Er habe Rauch geschluckt, dass jeder andere auf der Stelle des Todes gewesen wäre. 3 Frauen habe er aus den Flammen getragen und Kinder ein halbes Schock. Endlich habe noch ein wunderschönes Mädchen im Feuer um Hilfe geschrien. Da sei er ganz außer sich geraten und mit den Worten »Ich komme, Geliebte, ich komme«, habe er sich in das brennende Haus gestürzt. Als er sie endlich herausbrachte, hing sie an seinem Halse und war gar nicht wieder loszukriegen. Ach, das soll so rührend gewesen sein.« »Ganz gewiss«, sagte das Fräulein gelassen, »er hat recht getan. Unsere Ballherren hüteten sich wohl, es ihm nachzutun.« Brigitte war schon im Begriff, durch neue Übertreibungen und Lügen ihre Herren zu quälen, als ein Hufschlag die Straße heraufdröhnte. Richilde tat einen schnellen Blick hinaus, schritt die Stiegen hinab und schwang sich nach kurzer Begrüßung Ramberts auf ihr schon bereitstehendes Pferd. In raschem Trabe flogen beide zum Tore hinaus. Es war ein schöner Anblick, als die beiden kühnen jugendlichen Gestalten dahinsausten. Keines schien jedoch Lust zu haben, zuerst das Wort zu nehmen, und so musste einige Zeit lang der schnelle Ritt das Schweigen beschönigen. Richilde hemmte zuerst die Eile des Trabes, indem sie zu ihrem Nachbar sagte, »Ihr habt eine mühevolle Nacht gehabt.« »Und das Ballvergnügen ist euch durch das Feuer wohl auch etwas verkürzt worden«, entgegnete Rambert schnell. »Freilich, es war schade«, meinte die Dame. »Ich tanzte gerade mit dem Herzog von Lauenburg, wir sprachen auch von euch.« »Von mir, aber sicherlich nichts Gutes.« »Dazu hatte ich freilich keine Gelegenheit«, bestätigte Richilde. »Der Herzog erging sich allerdings in großen Lobeserhebungen, brachte wieder die Geschichte eurer Heldentaten vor, wie ihr in der Schlacht bei Soltau die Hauptschanze des Feindes genommen und dergleichen oft gehörte Stückchen. Ich hielt geduldig aus, als er sich aber auch über eure persönliche Liebenswürdigkeit verbreitern wollte, da konnte ich nicht umhin, ihn eines Besseren zu belehren.« »Und überzeugtet ihn natürlich völlig«, sagte Rambert. »Was gilt's, schönes Fräulein, ihr habt dem Herzog über meine persönliche Liebenswürdigkeit gar nichts gesagt. Ihr habt mich nicht gelobt und nicht getadelt, sondern darüber geschwiegen. Eben weil ihr von meiner Unliebenswürdigkeit zu sehr überzeugt wart, eben darum habt ihr geschwiegen. Die Hand aufs Herz, hab ich nicht recht?« Richilde lachte. »Eine Mitteilung habe ich ihm jedenfalls gemacht«, fuhr sie fort. über die er sich höchlichst verwunderte, nämlich die, dass es heiße, Herr Rambert wollte seiner Heldenlaufbahn entsagen und sich in eine bürgerliche Stellung begeben. Ist's nicht eine Tuchfärberei oder so etwas?« Rambert empfand diesen Stich nur zu tief. Seine Wangen glühten, er biss sich auf die Lippen, um seine Aufwallung Herr zu werden. »Es ist so etwas allerdings«, entgegnete er nach einer Pause leicht hin. »Und warum sollte ich's nicht tun? Das stolze Fräulein Richilde hätte dann die schöne Erinnerung, einmal in ihrem Leben mit einem verkappten Tuchfärber auf vertraulichem Fuße gestanden zu haben, eine Erinnerung, die freilich stets etwas düster gefärbt sein würde. Oh, es war eine arge Täuschung«, lachte er, »als ein gewisser Rambert bei Gelegenheit einer Gesandtschaft an den Hof nach Braunschweig kam und auf dem Balle von Fräulein von Schauenburg vor einen adeligen Herrn genommen wurde. Als sie sich dann öfter wiedersahen und, kurz und gut, als sich nach dem Friedensschlusse ein ganz gemeiner Hildesheimer Färbermeister in ihm ergab.« Richilde schwieg lange Zeit, endlich sagte sie ernster, »Rambert, wollen wir ein vernünftiges Wort miteinander reden?« »Ich zweifle, dass wir es können«, sagte er. »Eure Familie hat ein bürgerliches Gewerbe getrieben«, fuhr sie fort, ohne auf seine Antwort zu achten. »Sie ist aber auch vielfach, wie ich gehört habe, aus ihren Schranken heraus und in die Verwaltung der Stadt getreten. Wie dem auch sei, ihr scheint mir weder für das eine noch für das andere berufen. Ihr gehört in andere Kreise, das habt ihr überall bewiesen. Schon mancher bedeutende Kriegsheld ist aus bürgerlichen Verhältnissen hervorgegangen. Er war tapfer, hatte ritterlichen Sinn, machte sich im Kriege verdient, erregte die Aufmerksamkeit der Fürsten und wurde für seine vielfachen kriegerischen Verdienste endlich vom Kaiser zu den höchsten Ehrenstellen erhoben.« »Bis dahin«, fiel Rambert schnell ein, »musste er aber wahrscheinlich warten, bis ihm ein Ritterfräulein die Hand reichte.« »Muss das denn der Schluss sein?«, fragte Richilde. »Ihr habt recht, das im Zweifel zu lassen«, entgegnete Rambert. »Dadurch bleibt der Betreffende in gehöriger Spannung, und wenn er am Schlusse ausgelacht wird, so ist es dem Tropf ganz recht. Doch ihr müsst mir noch erzählen, wie sich gestern Abend bei der fatalen Unterbrechung der Ball verlaufen hat.« Mit diesen Worten gab Rambert dem Gespräch eine andere Wendung, das sich von nun an in den Formen des leichten oder auch leichtfertigen Scherzes bewegte, wobei man die Gefährten oft lachen hören konnte. Als sie bei ihrer Rückkehr zum Tor hereinritten, bemerkte Rambert am Fenster eines niedrigen kleinen Häuschens ein Mädchengesicht, dessen Züge ihm auffielen. Er erinnerte sich, dass dies das bescheidene Besitztum der Frau Barbara sei. Sollte die kleine Martha so schön geworden sein? Schweigend ritt er an der Seite des Fräuleins durch die Straßen, und auch dieses schien des leichten Gespräches überdrüssig zu sein. So langten sie vor dem Hause des Bürgermeisters an, wo Rambert aus dem Sattel sprang und Richilden behilflich war, vom Pferde zu steigen. Sie nahm seinen Dienst an und sagte mit leiser Stimme, »Rambert, gedenkt meiner Worte«, worauf sie schnell im Hause verschwand. Rambert gedachte ihrer Worte. Das Ziel, welches sie ihm als erreichbar zeigten, lockte ihn nur zu sehr. Seine Sehnsucht flog mit ausgebreiteten Flügeln jenen Kreisen des bewegten Welttreibens entgegen, und doch verletzte ihn die Art, wie Richilde ihm den Lebensweg vorgezeichnet hatte. Ihre Hand schien ihm, wenn er mit seinen Gedanken allein war, des höchsten Preises wert, kein Kampf deuchte ihm zu schwer, der ihm ihren Besitz versprach, und doch schied er nach jeder Begegnung von ihr mit dem Gefühle einer gewissen Erbitterung. Die Vertraulichkeit beider war einst eine innigere gewesen. Erst nachdem Rambert ihr seine bürgerlichen Verhältnisse mitgeteilt hatte, war ein Ton der Neckerei in ihre Gespräche gekommen, welcher immer wieder den Charakter der Gereiztheit und des Ernstes annahm und gewöhnlich durch Kälte und Leichtfertigkeit verdeckt wurde. Rambert wußte, daß sie ihn anspornen wollte, sich kriegerische Lorbeeren zu erwerben. Er ahnte, daß er nur auf diesem Wege zu ihrem Besitze gelangen konnte, und um so unleidlicher mußte ihm der Gedanke erscheinen, sich durch das bürgerliche Leben fesseln zu lassen. Heute aber verließ er sie in einer Stimmung, die an Gleichgültigkeit grenzte. Nicht als ob er sich vorgenommen hätte, ihr zum Trotz die Tuchfärberei zu betreiben. Nein, er beschloss, der ausgezeichneteste Feldherr seiner Zeit zu werden und sie aus Rache sitzen zu lassen. Als Rambert in seiner Wohnung anlangte, fand er im Zimmer seines Vaters den Dr. Musculus, welcher in Erwartung des jungen Hausherrn, seines Schülers, in einigen Büchern, die er aus dem Schranke genommen hatte, blätterte. Der Doktor war ein kleiner, schmächtiger Mann mit sanften Gesichtszügen, aber sehr lebendigen braunen Augen, die, verbunden mit einem feinen Zuge um den Mund, ihm zu Zeiten den Ausdruck der Verschmitztheit geben konnten. Er ging dem Eintretenden mit lebhafter Freude entgegen und begann: »Ich habe mir es in eurer Abwesenheit hier schon bequem gemacht, lieber Rambert, und will euch nur gleich sagen, dass ich gekommen bin, mich bei euch zum Abendessen einzuladen.« »Sehr willkommen«, entgegnete Rambert, »aber ich zweifle, dass in meinen vier Mauern etwas zu haben ist, das eines solchen Gastes würdig wäre.« »Darüber seid ganz ruhig«, sagte Musculus. »Ich habe Frau Barbara herbestellt und selbst den Küchenzettel gemacht. Es ist bereits alles im Gange, und Barbara versteht ihre Sache. Ich bin ein alter Junggeselle, ein Gutschmecker dazu, und pflege mich nicht tollkühn zu einer Mahlzeit anzubieten, über deren Qualität ich nicht völlig beruhigt bin. Wir werden ein Fischchen haben, dann ein Hühnchen und endlich ein Brätchen, und ihr sollt finden, dass ihr einen recht guten Tisch führt. So war es zu Lebzeiten eures Herrn Vaters, so muss es auch ferner sein.« »Vortrefflich, aber Wein, Wein!« rief Rambert, indem er nach der Türe eilte, um welchen zu bestellen. »Ohne Sorgen, mein lieber Rambert«, sagte der Doktor, ihn zurückhaltend, »ohne Sorgen, ich kenne den Weinkeller eurer Familie von alters her und war selbst unten, um die vorzüglichsten Sorten auszuwählen. Dort unterm Tische steht der Korb mit mehreren Henkelkrügen und Bechern.« »Immer besser«, entgegnete Rambert, sehr vergnügt über den alten Herrn, indem er den Korb erhob und die Krüge auf den Tisch stellte. »Ihr kommt mir auf das Beste zu Hilfe, da ich die Schätze meines Hauses selber nicht kenne. Lasst uns, ehe Frau Barbara uns den Imbiss bringt, untersuchen, welche Sorte die vorzüglichste sei.« »Ich dächte zuvörderst Burgunder«, meinte Musculus, indem er sich behaglich in den Lehnstuhl niederließ. Rambert goss die duftende, purpurne Flut in den silbernen Becher und reichte ihn dem Doktor, welcher erst nippte, dann mit eingekniffenen Augen zu schlürfen begann und endlich den Becher niedersetzte mit den Worten: »Ein alter Bekannter, er hat sehr gewonnen.« Rambert nahm nun ebenfalls Platz, und da es ihm willkommen war, sich durch ein Gespräch fesseln zu lassen und der Doktor mit der Absicht, viel zu besprechen, erschienen war, so kam bald die lebhafteste Unterhaltung in Gang. Musculus hütete sich, Ramberts Verhältnis zu den Geschäften des Hauses in den Vordergrund des Gespräches zu bringen. Er hoffte, auf ganz anderem Wege zum Ziele zu kommen. So begann er denn mit den Ereignissen der letzten Nacht, lobte seinen ehemaligen Schüler höchlich für seine hilfreiche Tätigkeit und brachte ihn dann selbst auf die Ereignisse des Krieges, die er sich von Anbeginn bis zu Ende erzählen ließ. Er schien völlig damit einverstanden, dass der Gegenstand seiner einstigen gelehrten Bestrebungen den Studien den Rücken gewandt habe. Er zeigte durch Zwischenfragen ein so reges Interesse für die Abenteuer des Krieges, dass sein Wirt in die beglückteste Erzählungsstimmung kam und in seinem Herzen den Doktor für den liebenswürdigsten Mann der Welt erklärte. Dieser sprach dem Burgunder, wie jener seinen Erinnerungen, mit Hingebung zu und füllte sich den Becher eigenhändig, wenn der Erzähler es in der Glut der Schilderung vergaß. So überraschte sie die tiefe Dämmerung, und endlich wurde es finster um sie her. Die alten Bilder schienen aus der Dunkelheit herauszutreten und sich am Tische zu versammeln, damit ihnen keines der geliebten Worte ihres jüngsten Enkels verloren ginge, zugleich aber, um dem alten Freunde des Hauses leise ins Ohr zu flüstern, halt ihn bei uns!« Die alten Schränke gaben ihre Freude über die neu beginnende Geselligkeit im Zimmer von Zeit zu Zeit durch ein gedämpftes Knacken zu erkennen, und immer dichter webte sich der träumerische Schleier häuslichen Behagens um die Sprechenden. Der Alte schien zu verstehen, was leise um ihn wehte, flüsterte und durch die Dämmerung ging, er nickte still mit dem Kopfe, hob den Becher und trank ihn aus mit dem Gedanken: »Auf, dass er bleibe!« Da wurde die Tür geöffnet und ein blendender Lichtstrahl scheuchte die Dämmerung in die fernsten Ecken zurück. Mäusel erschien mit einem schweren Armleuchter, auf welchem 3 Kerzen brannten, und Frau Barbara folgte, um mit weißem Linnen den Tisch zu decken. Mäusel setzte sich als 3. zu Tische, und bald erschien das Fischchen, das Hühnchen und das Brätchen, und der Burgunder musste dem königlichen Rüdesheimer weichen. Frau Barbara hatte ihre Sache vortrefflich gemacht, und Rambert spielte seine Rolle als angenehmer Wirt mit vielem Eifer. Er war in der besten Laune, neckte sich mit Mäusel und lachte mit Musculus über manche Auftritte vergangener Jahre, in welchen er verurteilt war, sich bei dem Doktor zum berühmten Gelehrten auszubilden. Musculus lehnte sich, nachdem er seine Mahlzeit beendet hatte, im Armsessel zurück und begann in behaglichem Tone: »Ja, ja, da sitzen wir einmal wieder im alten Zimmer beisammen, wie das bei Lebzeiten eures Herrn Vaters so oft geschah. Auch da sprachen wir oft von Krieg und Fährlichkeiten, wenngleich wir meist die Feldzüge des neuen Geistes, der so mächtig schaffend in Deutschland seine Siege feiert, mit unseren Gedanken verfolgten. Nun, bei euch, lieber Rambert, ist das anders. Ihr zieht das Treiben der ehernen Waffen dem der Geistigen vor, die menschlichen Naturen sind eben verschieden. Es war ein guter Gedanke von mir, euch heut zu überraschen, denn lange werdet ihr wohl nicht in euren väterlichen Räumen verweilen. Wann denkt ihr uns wieder zu verlassen?« Mäusel warf seinem Bruder einen bedenklichen Blick zu, Rambert aber entgegnete: »Am liebsten schon in den nächsten Tagen. Doch leider habe ich jenem abscheulichen kleinen Ungetüm, Mäusel genannt, erst heute früh versprochen, ganze 4 Wochen auszuhalten.« »Das ist allerdings ein leichtsinniges Versprechen«, sagte der Doktor, »und ich zweifle, dass ihr es erfüllen könnt. Was sollt ihr hier im Hause? Die bürgerlichen Geschäfte liegen euch fern, die Arbeit des Hauses flößt euch keine Teilnahme ein, ihr wisst weder oben noch unten darin Bescheid und würdet durch eine plötzliche Beteiligung daran mehr aus dem Gange bringen als befördern. Ihr habt kein Geschick dazu, es liegt eben nicht in eurer Natur.« Mäusel wurde bei diesen Worten seines Bruders, die völlig wider die Abrede zu sein schienen, sehr unruhig, und da er durch einige Gläser Wein eine gewisse Kühnheit erlangt hatte, so rief er: »Aber Herr Rambert hat freiwillig sein Wort gegeben, und ich hoffe, er wird es als ein Ehrenmann halten.« In Rambert selbst widersetzte sich eine Stimme dem Ausspruche des Doktors, dass er gar kein Geschick für das Haus habe und darin mehr verderben als fördern werde. Die kurzen Stunden, in welchen er vor dem gelehrten Herrn hier den Wirt in seinem Eigentume gemacht, hatten ihm eine Art von behaglichem Selbstbewusstsein gegeben, in welchem es ihm gar nicht so unmöglich erschien, den Geschäften des Hauses nach allen Seiten hin zu obliegen. Obwohl diese Regung noch ziemlich leise in ihm auftrat, so war sie doch plötzlich da, und er wunderte sich selbst darüber, dass er ihr nicht lebhafter entgegenzutreten vermochte. »Meine 4 Wochen«, sagte er darauf, »muss ich nun schon hier absitzen, und wenn ich auf die Unterstützung 2 solchen Freunde rechnen dürfte, vielleicht wäre es dann doch noch möglich, mich in dieser Zeit nützlich zu machen.« »Es käme auf die Probe an«, erwiderte Musculus. Aber, mein werter Rambert, ich weiß Zeiten, wo ich oft verzweifelte, mit meinen Kräften euch die Werke des Friedens angenehm und mundrecht zu machen. Euer beweglicher Sinn lief mir immer davon, doch vielleicht hat sich das geändert. Zuvörderst aber, wie wär's, wenn wir jenem dritten Krüglein, welches ich eurem Keller entnommen habe, auch noch zu Leibe gingen? Während Rambert breitwillig die Becher füllte, fuhr der Doktor fort: Nach Ablauf dieser 4 Wochen also denkt ihr, gleich jenen Rittern, von welchen die Sagen uns melden, auf neue Abenteuer auszugehen? Vielleicht habt ihr euch einen bestimmteren Plan als jene für eure Fahrt entworfen? Es heißt, sagte Rambert, dass der Kaiser ernstlich wider Sickingen und seine Verbündeten rüste. »Hm«, murmelte Musculus, indem er seinen Becher von den Lippen absetzte. »Also wieder Sickingen. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Gründe dieser Fehde ganz klar gemacht habt. Wie ich die Sache sehe, ist das Recht auf Sickingens Seite, und den Kaiser trifft der Vorwurf der schreitendsten Undankbarkeit. Wem hat Karl die deutsche Krone zu verdanken? Hauptsächlich den Bemühungen des mächtigen Ritters von der Ebernburg, um dessen Gunst Frankreich und England vergeblich buhlten. Wer hat dem Kaiser jene ersten großen Summen, die er bei seiner Thronbesteigung brauchte, vorgeschossen? Wiederum Sickingen. Wer hat seine Rechte in Deutschland vertreten? Wer seine Schlachten gegen Frankreich geschlagen? Ebenfalls Sickingen. Wir alle sahen in der Jugend unseres neuen Kaisers freudig eine neue, bessere Zeit für Deutschland heraufziehen, aber seit dem Reichstage zu Worms sind wir enttäuscht. Ich will von den religiösen Konflikten für jetzt schweigen und ebenso von den Gesinnungen, welche Sickingen und sein Freund Hutten vertreten. Seht dort an der Wand die Bücher, die von ihnen ausgegangen sind. Sie waren die Freunde, das Entzücken eures Vaters. Unsere Zeit liegt in gewaltigen Wehen, und ich sehe Tage kommen, wo das Unterste zu Oberst gekehrt wird. Der Kaiser und die Reichsfürsten suchen die Kraft des Adels und der Städte zu brechen. Die Verbindung wider Sickingen ist sehr mächtig, und sehr möglich ist es, dass sein oder der seinigen Verderben gekommen. Wer sich zu ihm gehalten, wird dann unterliegen, seine Güter werden der Gegenpartei anheimfallen. Wer sich zum Kaiser oder seinen Bevollmächtigten hält, wird mit seinen Gütern bei dem ungeheuren Heeresaufwand aushelfen müssen. Er wird das Seinige vergeuden. Ja, selbst der persönliche Ruhm, welchen er erlangt, wird nicht überall anerkannt werden. Männer von ausgesprochener Geistesrichtung, von hervortretendem Wesen, sind auch auf der Seite der Reichsfürsten nicht mehr angesehen, und selbst die Besten schwimmen endlich willenlos im allgemeinen Strome dahin. Musculus hatte ruhig, aber ernst gesprochen, und da Rambert, in welchem sich zwar mancher Gedanke des Widerspruchs regte, ohne dass er noch die Form der Entgegnung finden konnte, schwieg, fuhr der Doktor fort: Während die Gedanken der alten und der neuen Zeit die Welt immer feindlicher bewegen, um endlich im blutigen Kampfe kriegerischer Parteien aufzulodern, ist es dem Bürger gegeben, den schönen Pflichten der Menschlichkeit, des Gesetzes und der Sitte nachzuleben. Nicht unberührt soll er bleiben von dem, was die Welt im Großen bewegt, aber er soll das, was sie zerrüttet, mit unscheinbaren, aber starken Waffen von seinen Mitbürgern abzuwenden suchen. Der Wohlstand ist die Grundlage für das Aufblühen der Städte. Wem von seinen Vätern ein Besitz übermacht worden ist, der hat die Pflicht, ihn zu erhalten, nicht allein für sich, nein, für das allgemeine Wohl. Denn um ihn werden sich die Bedürftigen scharen, er wird ihnen behilflich sein durch Arbeit, Rat, Unterstützung. So wird sein Ansehen wachsen, er wird seiner Stadt von Nutzen, ja, er wird ihr notwendig werden. Stellt sich so der Bürger der allgemeinen Verwirrung entgegen und sucht aufrecht zu handeln, wo so vieles stürzt, so ist seine Tätigkeit von Bedeutung für das Vaterland und mehr wert, als wenn er sein Eigentum draußen im Kampfe zersplitterte. Auch der Bürger braucht Kühnheit, Tapferkeit und hohe Gesinnung. Auch die Aufgabe seines Lebens fordert einen ganzen Mann. Mäusel saß mit gefalteten Händen da, ihm wurde fast andächtig zumute, und es erfasste ihn die tiefste Ehrfurcht vor seinem gelehrten Bruder. Dieser aber fuhr fort: »Freilich ist nun mancher Mensch anders angelegt. Nicht jeder hat Bürgersinn, und es ließe sich wohl nicht denken, dass jemand, von ganz bestimmten Grundsätzen erfüllt, das Gegenteil vorzöge. Darüber zu streiten wäre ein langes Kapitel. Doch ich glaube, es wird spät, die Bürgerstunde hat geschlagen. Nun, mein lieber Rambert«, sagte er, indem er sich erhob, »euer vortrefflicher Wein hat mich schwatzen gemacht. Ich habe allerlei Ansichten ausgesprochen, wiewohl ich einräume, dass man billig auch anders denken könnte.« Rambert aber fasste des Doktors Hand und sagte, »Alter Herr, ich habe euch wohl verstanden. Ich will mich bedenken. Noch aber habt ihr mich nicht gefangen.« Musculus verabschiedete sich darauf und schritt, von seinem Bruder begleitet, die Treppe hinab. An der Haustür wandte er sich plötzlich und sagte, »Halt, dass ich's nicht vergesse, wie viel ist in der Kasse?« Mäusel nannte eine bedeutende Summe. »Gut«, sagte Musculus, »halt es beisammen. Ich habe einen Plan, dessen Ausführung Geld kosten wird. Der Grafenstand muss uns helfen.« »Um Gottes Willen«, rief Mäusel, »was hast du vor? Der Grafenstand?« »Sei kein Tor«, entgegnete der Doktor, »der Mai ist vor der Türe, verstehst du jetzt?« Und Mäusel verstand seinen gelehrten Bruder und war seelenvergnügt über den neuen Plan. Rambert ging aufgeregt im Zimmer auf und ab, als der kleine Mann wieder eintrat. »Wartet nur«, sagte er mit dem Finger drohend, »ihr alten, schlauen Füchse habt euch gegen mich verschworen, aber ich will euch schon entgehen. Keine Widerrede, schlaft wohl und träumt euch ein ganzes Paradies von Rechenexempeln.« Mäusel ging, aber auf Ramberts Augen wollte sich noch lange, lange der Schlaf nicht senken. Ende von Kapitel 3.